Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Weimar, 31. März 1788. Ich schicke mit der heutigen Post den Rest meines Geistersehers an Göschen ab und kann kaum so viel Zeit gewinnen, dir, mein Bester, einen herzlichen Gruß zu schicken. Aber ich fühle, dass ich dir schon 3 Posttage nicht geschrieben habe und dieser heutige soll wenigstens nicht leer abgehen. Dieser Brief, fürchte ich, trifft euch nicht in der besten Stimmung. Huber wird euch kürzlich verlassen haben, und ich denke mir eure Lage. Eine kleine Reise zur Zerstreuung würde euch recht gute Dienste tun, und wie wär's, wenn ihr hierher kämet? Einige recht schöne Tage kann ich euch hier versprechen, die ihr nicht überall so finden sollt. Charlotte erwarte ich in nächster Woche wieder zurück. Sie wird also unfehlbar da sein, wenn Huber kommt. Ihr Mann kommt auch mit ihr zurück. Hier wird Goethe jeden Tag aus Italien zurück erwartet. Der Herzog hat ihn verlangt und ihm, wie man mir gesagt, eine Prolongation seines Urlaubs verweigert. Du hast mich neulich gefragt, ob ich beim Herzog gewesen sei, in der Tat noch nicht, und es ist auch keine Angelegenheit, die es von mir verlangte. Schon zu Ausgang des vorigen Jahres habe ich mich schuldigermaßen bei ihm melden, dabei aber zugleich einfließen lassen, dass ich nichts bei ihm zu suchen habe. Er wird hier so gemissbraucht, dass es schändlich ist. Darauf ließ er mir sagen, dass er mir den Tag bestimmen wolle, welches sich vergessen hat. Jetzt habe ich es nicht mehr für nötig erachtet. Ich kann ihn jeden Tag im Stern sprechen, wenn's der Zufall fügt, und auf den will ich es ankommen lassen. Ich gefalle ihm durch nichts mehr, als wenn ich ihn zu gar nichts brauche. Sonst ist hier alles beim Alten. Deine Sorge wegen einer Heirat von meiner Seite wirst du nun wohl los sein. Gestern habe ich bei Wielands zu Mittag gegessen, seine beiden Schwiegersöhne waren da. Ganz ohne Plan mag Wieland wegen meiner nicht gewesen sein. Ich bin über gewisse Dinge raillert worden, die mich fast glauben machen, dass er so etwas Ähnliches doch von mir erwartet haben könnte. Weil ich mich nicht gemeldet habe, so schließt er, dass ich dem Heiraten zuwider sei. So ungefähr erkläre ich mir die Beredsamkeit, mit der er mein vermeintes Ideal von Freiheit bekämpft hat. Aber sonst hat es weder ihn noch die Familie kälter gegen mich gemacht, und es ist wirklich viel, dass wir seit 5 Monaten auf gleichem guten Fuße miteinander zurückgelegt haben. Jetzt bin ich wegen des Merkur in Erwartung. Bisher wollte ich von keinem eigentlichen Plane mit ihm reden, weil er meine Genossenschaft beim Merkur erst aus den Folgen beurteilen soll. Auch muß er sich vorher überzeugt haben, daß ich ihn nicht im Stiche lasse. Ich brauche deswegen noch 5 bis 6 Monate, ehe ich die Sache mit ihm berichtige. In dieser Zeit lasse ich die Thalia fortlaufen. Was ich ihm bereits gegeben, ist mir noch nicht bezahlt, so daß ich glaube, er will mich auch schon jetzt nicht pro Bogen bezahlen. Aber ich tue es in der Folge nicht anders, als er muß mit mir Moitié machen. An der niederländischen Rebellion wird scharf in Leipzig gedruckt. Wenn eine Anzahl Aushänge Bogen beisammen ist, sollst du sie erhalten. Im Merkur erscheint nichts mehr davon. Adieu, lieber, 1000 Grüße von mir an die Weiberschen. Ein bisschen Trennung muß uns nicht darniederschlagen, desto fröhlicher wird das Wiedersehen sein. Lebe recht wohl und lass mich bald von euch hören. Dein S.